SWR 2 Hörspiel. Hannelore. Oder so ein abgelichtetes Leben will verkraftet sein. Hörmonolog von Patrick Findeis. Von weitem rieche ich die Sonnencreme auf ihrer Haut. Die kleine Gruppe biegt in die schmale Gasse. Das Licht der Straßenlaternen schimmert auf den nackten, braun gebrannten Schultern der Mädchen. Ihre Haut pellt sich leicht. Von ihrem Haar geht der Geruch des abgestandenen grünen Wassers des Villasinnweihers aus. Sie gehen langsam, lachen, verschwinden eine nach der anderen in der Dunkelheit, wo der Schein der Laterne nicht hinreicht. Ich höre ihre Schritte auf dem Kopfsteinpflaster. Ihre Stimmen hallen in den verzweigten Gassen. Ich bleibe zurück unter den Ästen der Weide, die das Licht der Laternen der unzähligen Sonnen meines Universums abschirmt. Wie lange ist es her, dass ich die Sonne gesehen habe? Die Schmerzmittel helfen nicht mehr. Ich gehe zum Wagen, starte den Motor und es dauert nur Sekunden, bis die Klimaanlage den Innenraum mit Kälte flutet. Das Feuer lässt nicht nach. Die Haut brennt schlimm, das Zahnfleisch schlimmer. Ich verbrenne von innen heraus. Ich lächle, als ein Mann mich durch die Windschutzscheibe zu erkennen meint. Ich lächle und nicke. Klappe die Sonnenblende herunter und tue, als schminke ich mich. Er geht vorbei und bewegt die Lippen. Spendenhure, Spendenhure, Spendenhure. Er spuckt aus, die Hände an den Seiten zu Fäusten geballt. Ich will aussteigen und dem Mann sagen, dass es sich um eine Verwechslung handeln muss, dass ich nicht die bin, für die er mich hält. Aber die warme Luft draußen will mich verbrennen. Ich sehe den Mann, der sich kurz umwendet, im Rückspiegel hinterher. Vielleicht hat er seinen Irrtum erkannt. Bestimmt, sagt er sich, so eine nette, ordentliche, gute, hilfsbereite Frau. Ich lächle. Helmut Kohl hat die politische Verantwortung für die CDU-Spendenaffäre übernommen. Kohl hat nach eigenen Angaben bisher 5,9 Millionen gesammelt, um den von ihm verursachten Schaden bei der CDU wiedergutzumachen. In Kohls Liste von 30 Spendern tauchen die Namen Leo Kirch mit 1 Million, mit Kleinspenden aber auch Showleute wie Uschi Glas, Dieter Thomas Heck, Heiner Lauterbach und Michael Holm. Kohl selbst steuert 700.000 in bar plus eine Hypothek auf sein Haus. Kohl hat Fehler zugegeben, aber er hat auch beteuert, nur der Partei gedient zu haben. Mein Name nutzt sich ab. Ich spüre es jedes Mal, wenn ich ihn am Telefon gebrauche. Für was ich noch sorgen kann? Dass der Name der Partei nicht schuldig bleibt, dass die Schuld beglichen wird. Ich hafte mit meinem Haus unter seinem Namen, den ich trage, bis ans Ende. Wie viele ich am Telefon angebettelt habe. Ich weiß oft nicht, mit wem ich spreche. Wenn sie auflegen, mitten in meine Bitte hinein. Wenn sie zuhören, was ich zu sagen habe und dann mit Nein antworten. Wie sie in ihren großen, geschmacklosen Häusern sitzen und zu ihrer Frau, ihrem Mann, ihrer kleinen Freundin sagen: Jetzt rat mal, wer mich eben angerufen und um eine Spende für ihren Mann gebeten hat. Er ist in Berlin und muss nicht miterleben, wie ich heule nach den Telefonaten. Das könnte ich ihm nicht antun. Schlimmer noch, als um eine Rübe zu betteln, eine Scheibe trockenes Brot, schlimmer noch, als dankbar sein zu müssen für eine dünne Suppe, eine halbe Stunde sich aufwärmen in der geheizten Stube, einen Platz zum Übernachten im Bett einer Witwe, deren zahnloser Mund im Schlaf offen steht, als sei sie schreiend gestorben. Dass das Betteln müssen immer wieder kommt. In der Nacht bringe ich alle Blumen aus dem Haus nach draußen und werfe sie in die Mülltonne. Die Töpfe mit den Pflanzen in Säcke gesteckt. Der modrige Geruch an meinen Fingern. Sie haben mich allein gelassen. Erst hängen die Blätter, dann werden sie gelb. Bleich wie die Haut von Hühnchen. Die Erde in den Töpfen fängt an zu schimmeln und zu stinken. Schließlich fallen die Blätter ab. Und ich hebe sie vom Boden auf und muss sie wegwerfen. Es kommt niemand mehr zu Besuch, aber liegen lassen kann ich nichts. Was Annegret nicht aufräumt, räume ich auf. Wen wir hier alles empfangen haben. Die gesamte Straße gesperrt, alle Zufahrtswege, Hubschrauber kreisten. Jetzt ist es still. Ich liebe die Stille. Journalisten, Politiker muss ich keine mehr in mein Leben lassen. Die bleiben draußen. Die sind weit weg. Wie weich Dorlys Fell war. Morgens weckte sie mich. Ihre kalte Schnauze in meinem Gesicht, ihr schneller Atem, ihr schnelles Herz sprang ihr fast aus dem Körper, wenn sie ihre Kreise drehte auf ihren kurzen Beinen in meinem Zimmer, das geflutet war vom Licht der aufgehenden Sonne, bis ich aufstand und sie hochnehmen konnte. Das erste Schuljahr. Ich war die Jüngste und gleich Klassenbeste, von Anfang an. Dolly. Meine Mutter duldete sie, weil sie der Jagdhund meines Vaters war, weil sie es standesgemäß fand, dass er auf die Jagd ging. Das stinkende Vieh, hörte ich sie flüstern, wenn ich mit Dolly aus meinem Zimmer kam, am Morgen, im Nachthemd noch, meine nackten Füße patschten auf dem glatten Parkett. Das Geräusch von Dollys Krallen, wenn ich sie absetzte, weil sie auf dem polierten Holz keinen Halt fand, wie etwas Verrücktes. Hilde sprang zur Seite. Ihr Lachen hallte im langen Korridor, an dessen Ende Dolly zur Küche hin verschwand, wo die Köchin mein Frühstück zubereitete. Hilde hatte das schönste Lachen auf der Welt. Mein Kindermädchen. Meine Hilde. Der Geruch ihrer Hände. Wie Lebkuchen, wie Zimt. Und meine Mutter sperrte die Wohnungstür hinter sich zu. Durch das eingefärbte Reliefglas sah ich ihre Umrisse, die sich auflösten im Weggehen, hörte ihre Schritte auf der Treppe, die sich entfernten. Bis ich allein war mit Dolly, und der Angst vor der Kinderlähmung, wegen der ich die Wohnung nicht verlassen durfte. Püppi, das ist zu deinem Besten, Püppi. Vom Salonfenster aus sah ich Mutter hinterher, die Montbéliard-Straße hinabging, das schöne Kostüm, der elegante, taillierte, mit Pelz besetzte Mantel. Ich hätte gehorcht, wie ich immer gehorcht habe, wäre nicht aus der Wohnung, um Rena zu besuchen. Ich hörte das Weinen, das Jammern aus der Etage unter uns, wie Renas Mutter schrie, weil die Eva gestorben war in nur 3 Tagen. Das ganze große Mädchen in so kurzer Zeit erstickt. Das Wort Atemlähmung bei uns zu Hause ausgesprochen, nur hinter vorgehaltener Hand. War meine Mutter weg und die Wohnung still, legte ich mich bei den Eltern ins große Bett, die Arme an den Seiten, die Knöchel meiner Füße berührten sich und hielt die Luft an, wollte wissen, wie es sein würde, zu ersticken. Ich schaffte keine 20 Sekunden. Dass es Dinge gibt, dass einem Sachen passieren können, die man sich nicht vorstellen kann, ahnte ich, bevor ich einschlief. Bevor meine Mutter mich 2 Stunden später weckte und antrieb, mich umzukleiden, das Rüschenkleid anzuziehen, weil am Abend Gesellschaft war im Sapzang, mit Musik und Tanz und herrlichen Kleinigkeiten zu essen. Vater und die anderen Männer in Uniform. Die Orden und Abzeichen blinkten, so wie alles im Licht des Kronleuchters glänzte. Wie funkelnde Perlenketten, die Bläschen, die im Champagner in den Gläsern aufstiegen. Nennen Sie mich nicht so. Ich habe mit dieser Frau nichts zu tun. Sie denken da falsch. Und Sie brauchen sich nicht mehr bei mir melden. Sie stellen die falsche Diagnose und dafür wollen Sie ein Honorar? Was sind Sie für ein Professor? Passen Sie auf. Passen Sie auf. Passen Sie auf. Und wechseln Sie den Beruf. Und wenn Sie mir noch einmal vorschlagen, ich müsse in psychologische Behandlung, um geheilt zu werden, hören Sie von meinem Anwalt. Sie wissen von dem allergischen Schock, von der Allergie, der Dermatose. Mit meinem Kopf ist alles in Ordnung. Auch der Ehrenbruch ist mehr als enttäuscht, dass Sie seine Diagnose nicht bestätigen können. Das wissen Sie. Das wissen Sie. Wir kennen einflussreiche Menschen in der Ärztekammer, Herr Professor. Es wird doch nicht schwer sein, die Diagnose eines Kollegen zu bestätigen. Mutter. Immer voraus. Wir müssen nach Leipzig zurück. Da sind die Amerikaner, da ist Vater. Er wartet doch nur noch auf uns. Er hat uns nach Döbeln geschickt, als die Bomben fallen auf Leipzig. Als die Mont-B-Straße brennt und in Trümmern ist. Als Dorli tot auf dem verkohlten Rasen liegt, weil sie nicht mit durfte in den Luftschutzbunker. Das Köpflein ganz blutig. Die Läufe stehen ab, der Leib schwarz, verbrannt. Geschwollen wie gekochte Wurst. Und ich wieder die Jüngste, jetzt in der 7. Klasse der gehobenen Schule für Knaben in Döbeln. Nach Döbeln kommen jetzt die Russen. Und die Russen sind schon überall. Mutter, immer voraus. Ich betrachte ihren Rücken, der bebt bei jedem ihrer schnellen, starken Schritte. Ihr rechter Arm schwingt weit aus im Gehen. Der linke hängt wie Blei an ihr herab. Zerrt am schweren Koffer, in dem sich alles befindet, was wir noch besitzen. Die Schwielen an ihren Fingern vom Munitionshülsen polieren. Ihre Hände sind nicht mehr so weich wie früher. Sie hatte die schönsten Hände der Gesellschaft und wusste es. Ich denke, sie wird nicht anhalten, wenn ich hinfalle, wenn ich mir den Knöchel verstauche und zurückbleibe. Im Wald hören wir eine Frau schreien, aber Mutter bleibt nicht stehen, dreht sich nicht nach mir um, geht schneller, macht größere Schritte. Und ich denke an Hänsel und Gretel und sage, Mama. Sie antwortet nicht. Mama. Sei leise. Ich habe Angst. Hast du nicht? Hast du nicht? Und hinter der nächsten Biegung taucht ein Bahnwärterhäuschen auf, vor dem ein Armeefahrzeug steht, an dessen Seite ein roter Stern aufgemalt ist. Vor der Tür des Bahnwärterhäuschens eine Gruppe Soldaten, die Kappen in die Nacken geschoben, die Uniformjacken und Hemden offen, dass man ihre fleckigen Unterhemden sieht. Sie rauchen. Drei Soldaten lösen sich aus der Gruppe und kommen auf uns zu. Die Schritte meiner Mutter verlangsamen sich. Sie gibt keinen Ton von sich. Die Soldaten schnippen ihre Zigarettenkippen in den Straßengraben. Schweigen. Ich war aus dem Fenster des Bahnwärterhäuschens gefallen. Wegen meines Ungehorsams habe ich mir die Verletzung an der Wirbelsäule zugezogen, weil ich nicht auf Mutter hören wollte und in das verlassene Bahnwärterhäuschen rannte, um zu spielen, wo doch noch Krieg und Rückzug und Invasion und Kapitulation und Flucht war, überall. Die Schmerzen mein Leben lang, auch mit Medikamenten nicht besser, sodass ich das Bahnwärterhäuschen nie vergessen kann. Wenn ich in den Morgenstunden wach liege, wenn ich keine Position mehr finde, die nicht schmerzt, sehe ich das Bahnwärterhäuschen vor mir, rieche ich den Staub, den abbröckelnden Putz in den zerschossenen Räumen. Dass ich das selbst zu verantworten habe, erzählt meine Mutter überall. Dass ich die Verletzung selbst zu verantworten habe, weil sie unbedingt in das verlassene Bahnwärterhäuschen rennen musste, wo niemand war, keine Menschenseele weit und breit, die hätte helfen können, und da aus dem Fenster stürzen. Wie ein Sack Zement. Im Sturz die kurze Gewissheit vom Tod. Für den Bruchteil dieser Sekunde eine einzige Verlockung. Bis ich aufschlug und die Orientierung verlor und trotz der Schmerzen im Nacken, die mir die Luft zum Atmen nahmen, die Beine zusammenpresste. Die Steckenbeine, zwischen denen man Elefanten hätte durchjagen können. Der Geruch von Erde und Gras, Blut, der Umriss eines Oberkörpers, aus der Fensteröffnung gelehnt vor der stumpfen Sonne. Zigarettenrauch stieg auf und warf Schatten, wie von Insekten, auf mein Gesicht. Ich schloss die Augen nicht. In den Tränen verschwamm die Welt. In Taure erreichen wir Vater. Ich war ganz verrückt. Dass er mich nicht mehr würde lieb haben, dass er mich nicht mehr würde anschauen wollen, nicht mehr in den Arm nehmen wollen, nicht mehr würde mitnehmen wollen auf die Spritztouren in seinem Cabriolet. Ich war ganz verrückt, warf mich an ihn, obwohl ich nur Schmerz war, der jede Regung strafte, weil ich wusste, dass ich Vati jetzt nicht gehen lassen darf. Dann muss er bleiben. Dann sind ihm die Russen egal. Dann kann er mir nichts ansehen. Dann nehme ich schnell seinen Geruch an und alles wird gut. Und Mutter sagt immer zu, ich solle aufhören damit, ich sei ja ganz verrückt. Hör auf damit, so verrückt zu tun. Freu dich, deinen Vater zu sehen. Freu dich doch. Wie mein Vater lacht und mich in den Arm nimmt. Mein Vater führte uns hinter den Bahnhof, wo er einen Wagen stehen hatte. Überall Menschen mit Bollerwagen, Pferdekarren, Rucksäcken. Aber wir fuhren im Wagen, fuhren los und kein Russe fand uns. Mein Vater hat nicht zugelassen, dass uns ein Russe fand. Mein Vater nicht. Bis Heidelberg. Entlausung. Ich zog mich aus und dachte, wusste. Die sehen mir das doch alles an, wenn ich nichts anhabe. Ich lächelte. Die Frauen in den Uniformrücken bliesen aus großen Pumpen Pulver über uns und unsere Kleider. Ich lächelte und lächelte. Und die Amerikanerinnen wussten, dem Mädel fehlt nichts. Die kommt durch. In Mutterstadt rumgereicht wie die einzige Puppe in einem Waisenhaus, die keiner will. Kein Platz für uns. Nirgends. Vaters Elternhaus von den Engländern zerbombt. An den Betten der Weiber, deren Männer noch in Gefangenschaft waren, deren Männer für immer im Krieg geblieben waren, die Platz hatten auf ihrer Matratze zwischen ihrem knochigen Leib und der Wand, schlief ich als Kind alle paar Nächte bei einer anderen. Ich war immer freundlich, immer höflich. Ich lächelte, fiel niemandem zur Last. Ich schlief immer sofort ein. Schlief die ganze Nacht, ohne mich zu bewegen, auf der Bettkante, die mir die Frauen wiesen. Auf dem Rücken, die Arme an den Seiten, die Kniegelenke und Fußknöchel beisammen. Ich stellte mir das Ersticken vor, das Sterben ohne Luft, und schlief wie tot. Egal was ist, ich kann schlafen wie tot, immer, überall. Die schöne Wohnung in der Montbaisstraße in Leipzig vor Augen. Mit der Stille in den mit dicken Gardinen verhangenen Zimmern. Das cremefarbene Licht spiegelt sich auf dem polierten Holz der Dielen, deren fernes Knacken die Räume bestimmt. Als ich nur Vaters Püppi war, mehr nicht sein musste, nicht dankbar für die Almosen, die trockene Scheibe Brot, die dünne Suppe, die dreckverkrustete Steckrübe, die meine Mutter kocht in der Waschküche meines Onkels, die jetzt unser Zuhause sein soll. Was wir zum Leben benutzen, gehört dem Onkel. Ich komme mir klein vor, immer kleiner. Ich höre meinen Vater hinter dem Laken, das zwischen meinem Bett und dem der Eltern gespannt ist, mit meiner Mutter reden. Ich habe Angst. Was soll nur werden? Was soll nur werden? Der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl ist neuer Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der 52-jährige Pfälzer wurde vom Bundestag mit 256 gegen 235 Stimmen bei 4 Enthaltungen mit einem konstruktiven Misstrauensvotum, das von der CDU-CSU und der FDP beantragt worden war, zum Nachfolger des Sozialdemokraten Helmut Schmidt gewählt. Die Buben und ich, wir bleiben unter uns, wenn ich zurückkomme aus Bonn. Sie sind aus dem Gröbsten raus. Ich bleibe nicht lange in der Hauptstadt, muss da sein für meine Kinder. Ihnen das Leben weisen. Ich bin für ihn da, wenn er mich braucht. Ansonsten ist es immer schön, nicht im Weg zu stehen. Ich mache die Buben zu guten Männern, dass sie Abitur haben, nicht irgendeines, dass sie studieren gehen. Geht ins Ausland, wo nicht jeder an Politik denkt bei dem Namen, den ihr tragt, wo ihr sicherer seid als in seiner Nähe, wo ihr frei seid. Nachhilfe jeden Abend. Es fällt sonst auf mich zurück bei der Position, die wir haben. Eine große Kanne Früchtetee koche ich und setze mich mit dem Buben hin. Die Hitze von der Teekanne auf dem Schreibtisch wärmt unsere Gesichter, wenn wir uns über die Aufgabenhefte beugen. Das Porzellan knackt und die Stille zwischen uns ist unterlegt mit dem stummen Murmeln über den Zahlen, Vokabeln, Daten. Den Buben fehlt nichts. Dafür sorge ich. Mit wem sie sich anfreunden. Dass die Freunde ein ordentliches Auftreten haben, dass es auch da nichts zu sagen gibt, das ist klar. Mit Politik haben sie nichts zu tun. Wie er sie fragt, einen Samstag nach ihrer Meinung zur Volkszählung. Wir haben gerade gegessen, die Buben räumen den Tisch ab und schauen ihn an und fragen, der was? Sein Blick hilflos, wie ich ihn selten gesehen habe. Er wiederholt, die Volkszählung. Die Buben schütteln die Köpfe. Keine Ahnung, sagen sie. Ist uns eigentlich egal. Ich sage alles ab für seine Buben, wenn es sein muss. Reisen, Interviews, Festessen. Ich verlasse das Haus nicht, ist eins der Kinder krank. Ich sperre sie nicht ein, lasse sie nicht zurück, lasse es nicht zu, dass irgendwer ihnen etwas antut. Ich halte seine Familie zusammen. Seine Eltern sind allein. Ich fahre zu ihnen, kaufe ein, bringe die Wäsche. Ich bin müde. Alles ist gut. Unsere kleine, heile Welt. Der Rhododendron, den ich als Steckling in Paris gezogen habe, der in unserem Vorgarten wächst und duftet, als sei er im Paradies, wird gekappt. Jede Pflanze, die höher als einen halben Meter ist, muss weg oder gekürzt werden. Eine Mauer wird um die Rückseite des Hauses gebaut. Höchste Bedrohungsstufe. Was ich entworfen habe, wird verschandelt. Nichts darf die Sicht der Beamten im Karawan auf der Straßenseite gegenüber behindern. Ich betrachte die abgeschnittenen Zweige, die abtransportiert werden vom Gärtner. Ich will ihm das nicht verzeihen, dass er unsere Söhne in Gefahr brachte. Jeden Morgen der schreckliche Anblick, wenn sie aus dem Haus gehen, in den gepanzerten Wagen steigen, dem ein weiterer gepanzerter Wagen folgt, wenn sie meiner Reichweite entschwinden. Das ist kein normales Leben. Von Tag zu Tag. Wenn man anfängt zu zählen, zu warten, wird man verrückt. Aber wir müssen seine Aufgabe mittragen. Die Kinder haben Angst. Wir haben nichts Böses getan, deshalb wird uns nichts Böses geschehen, hat der Schleier sie getröstet. Sie glauben ihm, bis sie sein Gesicht in der Tagesschau sehen, die Augen auf dem körnigen Bild von Furcht erfüllt. Sie haben Angst. In der Einsamkeit des Schießstandes stelle ich sie mir an die Wand. Zu den Bildern auf den Steckbriefen denke ich mir vernachlässigte Körper in unordentlicher Kleidung dazu. Die Pistole ist eine Verlängerung meines Armes. Die Atmung ist das Wichtigste. Dann kommt die ruhige Hand von alleine. Ich höre das Blutrauschen in meinen Ohren unter dem Gehörschutz. Alles fließt. Und peng. Dann plaudert die Pfeife vom Rundfunk aus, er als einer meiner Vertrauten, wisse ja schon seit Jahren, dass ich passioniert Schießsport betreibe. Ich gewähre ihm nie wieder ein Gespräch. Ich betrete nie wieder einen Schießstand. Manchmal träume ich noch von der vollkommenen Ruhe vor dem Schuss, vom Geruch nach Schießpulver. Im Fernsehen der Tod vom Alfred, die Bilder seines Wagens, die Planen, unter denen sich die Körper abzeichnen, dass ich aufgesprungen bin und geschrien habe. Erzählt mir der Sohn später, wie verrückt und ich nicht aufhöre und den Fernsehapparat anschreie, in dem der Tagesschausprecher sitzt, neben ihm eingeblendet das Zeichen der RAF. Ich in die Knie gehe und keine Luft mehr bekomme. Und der Sohn ist bereits am Telefon, um die Ambulanz zu rufen. Und ich schreie ihn an. Wen willst du anrufen? Deinen Vater? Dem passiert bestimmt nichts. Mach dir da mal keine Sorgen. Ich habe es ihm nie verziehen. Den einen Moment vielleicht, auf dem Balkon in Schöneberg, mit dem Herrn Brandt, dem Herrn Momper, die eine Hymne mit uns sang, die jetzt wieder allen Deutschen gehörte. Weil er das geschafft hatte, verzieh ich ihm. Die paar Pfiffe von den Spinnern störten mich nicht. Die konnten unserer Leistung nichts anhaben. Was wir uns denn aufregen würden wegen der Flasche Wein? Die Flasche war bei dem kurzen Stromausfall von unserem Tisch geklaut worden. Er sprach in die Runde und doch wusste ich, er meinte mich. Als er sich umdrehte, den Blick kurz auf jedem von uns, seine Augen schimmerten im schönsten Braun, wie Kastanien frisch aus der Schale. Im Gasthaus im Weinberg, Flackerlicht, Notromantik. Die eine Flasche Riesling war alles gewesen, was wir uns hatten leisten können für den Abend. Ich war 15, der Krieg lange vorbei. Alles auf Anfang. Und bereits in dem Moment wusste ich, der ist mein Schicksal. Wie er am Nachbartisch saß, den breiten Rücken mir zugekehrt, damals schon breiter als alle anderen. Ich wusste, es würde so kommen und nichts könnte es ändern. Bis zum Ende des Tanzes hatte er dreimal zu mir herübergesehen. Bevor er ging, lächelte er. Also wartete ich nur, bis er mich aufforderte. Und obwohl andere Interesse an mir hatten, trauten sie sich nicht, weil sie wussten, dass ich ihm gehörte und er mir. Gingen an mir vorbei, als gäbe es eine stille Abmachung. Und dann spielte die Kapelle Glenn Millers In the Mood. Und er kam zu mir. Und ich legte meine Hand in seine, die feucht war, aber fest. Er kam aus dem Takt und ich sagte, 1 und 2 und 3. Wir sahen uns an und lachten. Er führte, ich hielt den Takt. Ich träumte, wie er Tischtennis gegen meinen Vater spielte und jedes Spiel gewann. Und obwohl ich mir sagte, das ist doch nichts, nur ein Spiel, betrachtete ich im Traum meinen Vater wie ein Häufchen Elend und hatte Mitleid, als sei er krank, als sei bald sein Ende da, wie er den Bällen nicht folgen konnte, nicht reagieren konnte, überfordert war. Dann war die Tischtennisplatte ein Tisch, eine Tafel mit einem Mal, vollgestapelt mit Fleisch und Wurst, Schweinsköpfe, Rinderzungen, bleichschimmernde Kutteln häuften sich auf Platten aus Silber und Gold, Kristallkelche voll Wein dazwischen. Er lächelte, zog Messer und Gabel aus der Hosentasche und machte sich daran zu essen. Mein Vater senkte den Blick, als könne er den Anblick nicht ertragen. Mein Vater war ganz weiß im Gesicht. Als sei ich umgeben von warmem Wasser, als könne ich atmen darin, als müsse ich nirgendwo hin, als käme ich nirgendwoher. Wir gingen wandern, die schmalen Wege in den Weinbergen, der Blick ins Rheintal. neben ihm. Das Jetzt und die Zukunft. An anderes musste ich nicht denken. Wir entschieden uns beide sofort, weil ich abschließen wollte mit dem, was gewesen war, und er mich ließ. Er war die Perspektive. Er ging los, warf seinen Schatten voraus. Es sang die ganze Winternacht sein Stimmtitel erklingen. Oh, sing mir doch, oh, sing mir doch, du kleines wildes Vögelein. Ich will um deine Federchen dir Gold und Seide winden. Ich will um deine Federchen dir Gold und Seide winden. Ich bin immer die Jüngste. Ein Schulkind unter Schulkindern. Den alten Tornister meines Vaters, der aus den Trümmern gezogen wurde, halte ich fest und strahle. Ich habe die Hausaufgaben gemacht. Ich freue mich auf die Stunde Physik gleich in der ersten. Am frühen Morgen ist mein Platz in der Ecke am Fenster. Die Bimmelbahn nimmt langsam Fahrt auf. Das Schlagen der Gleise, das Singen der Räder in den Kurven, und meine Gedanken immer in Döbeln, in der Vergangenheit, als hingen sie fest. Seit ich den Bahnhof Limburger Hof im Blick habe am Morgen, bis ich aussteigen darf in Ludwigshafen und mich nicht einmal umsehe auf dem Fußweg zur Schule. Bahnhöfe und Güterzüge und mit einem Ruck aufgerissene Waggontüren vergessen darf und lernen für die Zukunft. Aber Döbeln kommt immer zurück zu mir. Bahnhofsdienst. Und die Kinderspiele waren vorbei. Erst 2 Jahre war es her und doch eine ganze Welt vergangen. Niemand wusste, wer drin war in den Zügen, was drin war. Die Ärmchen der Klassenkameraden, die an den Waggontüren zerrten, sinnlos und vergebens zerrten, nur damit das Elend da drin freigelassen wurde in die Welt. Die Vögel sangen. Die Babys waren still und steif in den Armen der Mütter, die alle Tränen auf der Welt geweint hatten, dass für uns keine übrig blieben. Die Mütter, die leblosen Bündel nicht mehr hergeben wollten, und wir Wenster rannten über den Bahnhof und besorgten alles, rannten im Kreis, rannten nicht davon, durften nicht. Und ich, immer die Jüngste, am leichtesten einzuholen, mittendrin. Wenn ich einige morgens im Zug auf meinem Platz, das Schlagen der Gleise hinter dem Schlaf, bringt sie wieder zu mir. Die Mütter, die Kinder mit Augen, unergründlich wie das schwarze Wasser in den Kratern der Landschaften, die wir verloren hatten. Ihre dürren Stimmen sprechen zu mir. Ich verstehe sie nicht, will sie nicht verstehen. Bis mich eine Klassenkameradin anstupst und weckt und sagt, du redest im Schlaf. Erstens, das Licht dimmen oder die Glühbirnen, die ich ihn habe liefern lassen, wechseln. Zweitens, keine Kerzen, kein direktes Licht an meinem Tisch. Drittens, den Raum kühl halten. Viertens, ich komme erst nach Sonnenuntergang. Fünftens, machen Sie sich keine Umstände. Sie wissen Bescheid, wenn ich nur den Namen nenne, den ich trage, den ich angenommen habe. Sie versichern mir, das gesamte Restaurant werde auf meine Bedürfnisse eingestellt. Ich müsse mir keine Sorgen machen, wie immer. Ich bin krank. Ich kann nicht vorsichtig genug sein. Und wie schön ist es, wenn ich das Lokal betrete und an meinen Tisch geführt werde unter den Blicken der anderen Gäste und alles so ist, wie ich es gefordert habe. Sie reden mich an mit dem Namen, den ich trage. Ich lasse den Blick schweifen durch den Raum, in dem die Menschen in meiner Dunkelheit sitzen. Wir waren nie allein. An den Villasin war er mit dem Fahrrad und seiner ganzen Clique. Pfannkuchengesicht nannte mich keiner mehr, seit ich mit ihm ging. Sie hatten Angst vor ihm. Der Sommer war überall und das Grün der Bäume überdeckte die Ruinen, die Einschusslöcher in den Häuserwänden. Und ich dachte an die Toten, die hier und überall gestorben waren. Aber endlich im Wasser vergaß ich alles. Vergaß auch ihn und schwamm ihm davon. Für Stunden, für Tage, Wochen, Monate, wie es mir vorkam. Nur ich mit mir und das Schicksal so weit weg. Bis er mich rief, indem er einen seiner Freunde durch die Finger nach mir pfeifen ließ. Und wir müde von der Bewegung und stumm vor Glück zurückradelten im glühenden Licht des Abends. Und ich nur darauf wartete, dass der tausendmal geflickte Schlauch in meinem Hinterrad Luft verlor und wir zurückbleiben mussten, während die anderen im Grün der nächsten Abzweigung verschwanden. Die schönste Zeit meines Lebens in Paris. Als Au-pair. Er schrieb mir Briefe. Ich ging spazieren unter den Platanen der Alleen. Ein Mädchen, eine Frau wie aus dem Film, einen Antwortbrief an den Liebsten in der Handtasche auf dem Weg zum Postamt. Eine Schachtel Gauloise noch schnell gekauft in dem kleinen Tabak- und Zeitschriftenladen. Der schwarze Tabak wie ein Stein in der Lunge. Es sollte ein Spaß sein, ein Jux, um seine Leute hinters Licht zu führen. Er kam in die Stadt mit ein paar Freunden von der Jungen Union, die mich nicht kannten, nichts von uns wussten, noch nicht. Ich war nie mitgegangen zu seinem Parteizeugs. Wir waren immer unpolitisch gewesen in der Familie, hatten nichts zu tun mit Parteien. Er rief mich an am Abend zuvor, schlug mir vor, mich zu treffen in einem bestimmten Café zu einer bestimmten Zeit, seinen Freunden davon aber nichts zu erzählen, damit er eine Wette würde schließen können mit ihnen, dass er in einem Café eine Französin ansprechen und ausführen würde. Und ich willigte ein, wollte doch auch, dass er der Tollste, der Größte war. Und ich saß in dem Café zur vereinbarten Zeit und er kam herein, füllte den Türrahmen im Gesamten aus, dass sich der Raum kurz verdunkelte und ich musste doppelt dem Drang widerstehen, aufzuspringen und zu ihm zu laufen. Ich wusste, was ich gehört. Ich lächelte, als wir auf die Straße traten, weil ich die Gesichter seiner Parteifreunde sah, die uns nicht für möglich gehalten hatten, bis wir den Spaß auflösten am Quai d'Orsay und er immer noch der Tollste war für alle, weil er sie so genarrt hatte. Das Schulterklopfen, das um ihn herumscharwenzeln, das genoss er mehr als alles andere. Paris war ihm da fast egal. Nachts auf den Landstraßen, zurück von seinen Sitzungen und Treffen mit den Ortsgruppen, die Landschaft nur Schatten hinter den Scheinwerfern. Ich fuhr immer. Durfte immer fahren. Er schlief. Ich fuhr schnell. in den Kurven das Gefühl zu fliegen. Dabei manchmal der kurze Impuls der Freiheit, die ich fühlte, nachzugeben und nicht abzufahren nach Ludwigshafen. Weiter. Und der Wagen steht am Meer. Die Gischt sprenkelt die Frontscheibe. Wenn die Sonne aufgeht und er erwacht, der Atlantik rollt heran. Die Brandung schäumt weiß. Wir trinken Kaffee und essen Croissants und steigen ein und fahren weiter. Das Gas ist perfekt eingestellt. Die Kupplung kommt auf den Punkt. Nur ein Gedanke, bevor ich den Blinker setze und zusteuere auf das Ortsschild Ludwigshafen, hinter dem die schlafende Stadt liegt. In der Garage riecht es nach Benzin, nach Motorenöl, nach der Gummimischung der Reifen. Das Aufleuchten der Blinkeranlage, als ich die Türen entriegele, das Geräusch der zurückschnappenden Bolzen wie ein Aufbruch. Ich starte den Motor nicht, atme die Luft im Inneren der Fahrerkabine, streiche über das genarbte Leder der Sitze. Mein Vater sagt, wenn du später etwas zu tun hast, dann sage nie, ich kann es nicht. Sage vielleicht, ich kann es noch nicht. Wie mein Vater alles tat, um wieder auf die Beine zu kommen, sein Schicksal umzubiegen, für das er nichts konnte. Die Hasag in Leipzig von den Russen demontiert, die Mont-B-Straße zerbombt, das Haus seiner Eltern zerbombt, kein Zuhause mehr. Und er konnte keine Arbeit finden, keine richtige Arbeit, nur Handlanger, Bittsteller, bei dem Wissen, bei den Talenten, bei der Opferbereitschaft, die er hatte. Ihm hat der Krieg übel mitgespielt. So viele von den Guten hat es schlecht getroffen danach. Ich weiß, was für ein Mensch er war. Zum Wehrwirtschaftsführer hat er sich machen lassen, um andere zu schützen, für seine Arbeit, für seine Familie, für sein Vaterland. Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge. Mein Vater war Ingenieur, wie konnte er wissen, wo die herkommen, die in den Hallen gearbeitet haben? Er hat seine Pflicht erfüllt, er wurde benutzt, wie Hunderttausende, wie Millionen anderer. Mein Vater war moralisch einwandfrei, wie mein Mann. Der hat immer nach höchsten moralischen Standards gehandelt. Sonst hätte ich ihn nicht respektieren können. Alles andere ist gelogen. Sie haben nie darüber reden wollen. Ich habe nie darüber reden wollen. Wozu? Haben wir jeden angeklagt, der in der SED war? Dass jemand eine Aufgabe hat, eine Pflicht, eine Verantwortung. Dass er die erfüllt in bestem Wissen und Gewissen für etwas Höheres. Für die ganze Sache. Dass er beseelt ist davon. Dass das ganze Leben eine Pflicht ist. Für bestimmte Werte, die universell sind. Die nicht zu verraten sind. Die Briefe, die mich heute noch erreichen, von Frauen, von Männern. Ich kann an den Umschlägen erkennen, wer bettelt, wer etwas geschenkt will, wer mich für dumm verkaufen will. Liebe Frau Dr. Dr. Dr. H.C., und da weiß ich schon, wo Sie abgeschrieben haben. Und ich lese das Gejammer trotzdem, von den Krankheiten, den Schicksalsschlägen, von den Mühen, den Plagen, dem schlimmen Leid. Aber ich weiß, die wollten nie und werden nie wollen. Und die Briefe der Kinder, ich ahne, sie bekommen sie diktiert von ihren Eltern. Die brauchen keine Hilfe, die wollen Hilfe. Die müssten nicht bitten. Die wollen bitten. Die wissen nicht, was es heißt, wirklich angewiesen zu sein auf jemanden. Gerade als alles wieder gut werden sollte. Ich hörte das Klingeln des Telefons im Flur, wie es hallte in dem langen, kalten, nach Bohnenwachs riechenden Gang des Studentinnenwohnheims und machte weiter meine Aufgaben für die Klausur am nächsten Tag. Die Schritte in Richtung meines Zimmers, und ich hoffte, sie gingen vorüber. Doch dann klopfte es und die Stimme sagte: Telefon. Die Erinnerung danach ist weg, bis ich im Zug sitze und mich mit einem älteren Mann unterhalte, der aussieht wie mein Vater, der ein paar Stunden zuvor tot umgefallen ist. Sein Herz. Sein Herz hat nicht mehr wollen. Nach all den Jahren höre ich immer noch ihre Schritte aus der Einliegerwohnung, sehe sie vor mir, wie sie Creme auf ihren Händen verreibt, überall Fettspuren hinterlässt mit ihren ständig frisch eingecremten Händen. Der Geruch nach Lanolin, nach Kamille. Mutter, du bekamst sie nicht zurück, deine schönen Hände. Und ich ohne Abschluss von der Sprachenschule runter, weil sie nicht wusste, wie man Geld verdiente. Weil ich ihr das erst beibringen musste. Und statt Dolmetscherin, statt um die Welt zu reisen, wurde ich Sekretärin. Das Großraumbüro ohne Tageslicht, stehen und tippen den ganzen Tag. In den Nächten, wenn ich die Pläne durchsah für das Haus, dachte ich immer an sie. Dass ihre Einliegerwohnung gemütlich ist, dass der Schnitt ein wenig erinnert an die Mont-P-Straße. Die Tage auf der Baustelle mit den Entwürfen, meinen Entwürfen. Eine Zigarette mit dem Architekten. Eine Zigarette mit dem Polier, der nicht glauben mochte, was ich alles wusste. Der Staub, der Lärm, der Beton des Fundaments. Wie Stein auf Stein gesetzt wurde, das Haus wuchs, wie ich es geplant hatte. Am Ende wusste niemand davon. Aber ich hatte ein Heim gebaut für uns alle. Für was Vater nicht mehr die Kraft gehabt hatte, habe ich geschafft. Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer. Volksfeststimmung beim Wiedersehen am Brandenburger Tor. In der Nacht war es geöffnet. Seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Wie dynamisch die Entwicklung läuft, machte Kohl heute im ZDF deutlich. Er könne fairerweise nicht ausschließen, formulierte Kohl, dass es Ende dieses Jahres zu den ersten gesamtdeutschen Wahlen komme. Wir haben gewonnen, sage ich irgendwann zwischen Gera und Halle oder Erfurt in einem Hotelzimmer zu ihm. Und er lächelt. Wir haben gewonnen. Und in Leipzig dann, am Augustusplatz. Wir betreten die Bühne gemeinsam, bevor ich meinen Schritt zurücktrete. Als er sich zum Mikrofon beugt und ich an ihm vorbei auf die Menschen blicke, ein Meer aus Köpfen, als habe sich die ganze Stadt versammelt, die glücklich sind und lachen und die Welt lieben. Ich freue mich für sie, dass sie so am Anfang stehen und alles zur Verfügung haben. Ein paar Verrückte in der Masse wie immer. Sonst alles unsere Leute. 45 Jahre. Aus der Montbé-Straße haben sie die Trifanow-Straße gemacht. 45 Jahre buckeln vor dem Russen, vor dem großen Bruder. Alles falsch gemacht. Die Augen verschlossen. Endlich sind sie aufgewacht. In Bildung, in Kultur, in allem sind sie hinterher. 45 Jahre Magerkost. Als er mich mitgenommen hatte, um mich seinen Eltern vorzustellen. Der Blick von Mutter Cecilie auf mir, weil ich so dünn war, sie mir nicht zutraute, die Frau für so einen Mann zu sein. Mitleid hatte sie mit ihm. Und mir flüsterte sie ins Ohr, komm doch das nächste Mal früher, dann lehre ich dich das Kochen, dass es ihm schmeckt. Ich wusste, sie hatte recht. Ich nickte. Aber dass sie später noch mit fertigen Mahlzeiten zu uns nach Gartenstadt rüberkommen musste. 2 Portionen, die ich ihm beide auftat. War sie in immer Ausmaß mit ihren Blicken, ob er nicht abgenommen habe. Bis wir den ersten Buben bekamen und nannten nach seinem Bruder, der im Krieg geblieben war. Da sah sie mich anders an. Da hatte ich ihr ein Geschenk gemacht, das sie nicht ablehnen konnte. Der Blick der Buben, bevor sie mit ihm am Sonntag in die Kirche fahren. Wir haben sie getauft. Ich habe ihnen das Vaterunser beigebracht, den Katechismus. Sie wollen Messdiener werden, mehr kann ich nicht tun. Er wartet an der Tür des Wagens auf sie. Für ihn geht immer alles von allein. Sie kommen aus dem Haus. Sie blicken über ihre Schultern zurück, bevor sie einsteigen, von den Personenschützern gefolgt davonfahren. Und ich zünde mir endlich die erste Zigarette an. Das Haus für mich, nur Mutter in ihrer Wohnung. Nur noch Mutter. Als wir das übergroße Bett in das Haus nach St. Gillen schaffen lassen, weiß ich, dass wir niemals irgendwo anders Urlaub machen werden. Und ich finde mich nie damit ab. Die Söhne auch nicht. Er baut sich seine Welt. 4 Stunden schwimme ich im Wolfgangsee, um nicht zuhören zu müssen, wie er Wahlkämpfe, Winkelzüge, Intrigen plant. Komme ich aus dem Wasser und über das Grundstück und sehe ihn mit seinen Beratern und Parteifreunden, den Herren Journalisten und Speicheleckern, die nur darauf warten, ihm in den Rücken zu fallen, lächle ich. Ich lächle, dass nicht mal er weiß, was ich denke. Das Sterben der Frauen dauert lang. Die Männer, die Väter fallen tot um. Die Frauen, die Mütter müssen sich quälen. Ich habe nicht darum gebeten, dabei zu sein. Aber ich bin stolz auf mich. Ich war da. Jede qualvolle Minute. Es ist nicht der Tod, vor dem man Angst hat. Es ist das Sterben. Der Körper ist verfallen und wehrt sich doch dagegen, nicht mehr sein zu dürfen. Ihre Schmerzen schlimmer in der Nacht. Keine Ruhe mehr vor dem Tod, der drängt und drängt. Ich bin da für seine Mutter. Ich erwarte keinen Dank dafür. Streitsache Kohl gegen Bundesrepublik Deutschland. Die beiden Kontrahenten, der Ex-Kanzler und die Behördenleiterin Birtler, hatten ihre Anwälte geschickt. Das Gericht betonte am Ende vor allem den Wortlaut des Gesetzes. Personen der Zeitgeschichte, die von der Stasi ausspioniert wurden, könnten über ihre Akte selbst bestimmen. Das ist ein schöner Erfolg für uns. Ich freue mich für dich. Dann musst du doch nicht in Berlin sein, dann kannst du doch nach Hause kommen. Und wir gehen am Abend zu Toni und essen gut und stoßen an. Ich rufe ihn gleich an. Aber es geht dir gut. Hast du mich noch lieb? Ich kann schon noch warten bis zum Wochenende. Ich bin ja kein Kind. Natürlich. Wenn du noch zu viel zu tun hast. Genieß das schöne Wetter. Grüß mir die Sonne, Flieger. Hast du mich noch lieb? Man kann nur von einem Hund erwarten, dass er sich nach stundenlangem Warten noch freut. Und dann manchmal vermisse ich den Jetlag auf den Reisen und nach der Heimkehr, wie schlimm die Zeitumstellungen auch immer waren. Nur das Gefühl darin, weg zu sein, weg gewesen zu sein. Weil er mich brauchte, ließ ich mich gesund spritzen, damit ich mitkommen konnte nach Peking. Ich ließ mich gesund spritzen, damit ich mitkommen konnte nach Moskau, zu den abscheulichen Russen, wo sich mein Handgelenk entzündete und anschwoll wie ein Ballon vom groben Händeschütteln. Das Schönste an der Wiedervereinigung, als sie endlich abzogen mit Sack und Pack, dieses rohe Volk. Wie ich fast nicht an mich hatte halten können, als sie aus dem Flugzeug stiegen und der Michael an uns herantrat und nach Russisch stank und mir schlecht wurde und ich die Luft anhalten musste, bis ich Raisa begrüßte. Ich hielt die Luft an und lächelte. Dann das Damenprogramm auf dem Friedhof für die gefallenen russischen Soldaten. Ich hatte Angst davor, dass irgendwo noch einer war, der dabei gewesen war, zwischen Döbeln und Taucher, der mich erkennen würde. Ich wusste nichts zu sagen. Und Raisa legte mir den Schweiß auf der Stirn als Betroffenheit, als Mitgefühl aus. Aber ich hätte auf die Gräber gespuckt. Wären da keine Kameras dabei gewesen. Und vom Hudson River direkt an den Wolfgangsee. Von Rio de Janeiro zurück nach Oggersheim. Von Bali nach Bonn. Die Welt verschwand immer gleich wieder. Jetzt ist sie hinter den Rollläden. Hinter dem matten Bildschirm des Fernsehgeräts, das ich nicht mehr einschalten kann wegen der Strahlen, die mich bis ins Mark treffen. Die Welt verbrennt mich, verbrennt mir die Haut, das Zahnfleisch besonders schlimm. Und es gibt kein Medikament und keine Heilung. Ich weiß es. Ich weiß es ganz genau. Er sagt, Schlänglein. Was sagst du dazu, Schlänglein? Wir beide haben Geschichte geschrieben. Schlänglein. Ich trete ab. Dann lasse ich den Kleinen ran. Dann ist Schluss mit Wahlkampf. Dann ist Schluss mit Politik. Das verspreche ich dir, Schlänglein. Das verspreche ich dir. Mit Kohl ins 21. Jahrhundert? Er will also nochmal Kanzler werden, vorbei die Zeit der Spekulationen über Kronprinzen und mögliche Kandidaten in der Union. Es stehen noch zwei Kandidaten zur Wahl. Es steht zur Wahl Gerhard Schröder, Ihr Kandidat. Und es steht zur Wahl Helmut Kohl, der Kandidat der CDU-CSU. Herr Fischer. Ich stand am Fenster und sah hinaus. Der Garten, der leere Swimmingpool. Das Licht trübe, der Himmel grau, konturlose Wolkendecke irgendwo hoch oben. Ein eisiger Wind bewegte die kahlen Äste der Bäume und Sträucher. Am Boden des Pools ein Spätzchen, das flatterte und flatterte. Es erhob sich nur 20, 30 Zentimeter, bevor es gegen die Wand des Pools flog. Ein wenig Laub wirbelte es auf, mehr nicht. Ein Flügelchen musste es sich gebrochen haben. Ich sah seinem sinnlosen Kampf zu, bis es dunkel wurde, bis die Nacht kam. und es nicht mehr zu erkennen war. In der Nacht im Bett glaubte ich, sein Piepsen zu hören. Das wilde Schlagen seiner Flügel. Zum Jahrtausendwechsel in Oggersheim, nicht in Berlin, nicht die große Bühne, alles abgesagt. Ich weine ein bisschen, als die Uhr im Fernsehen runtergezählt wird, die Menschenmassen am Brandenburger Tor gezeigt werden, die Raketen im Himmel in allen Farben zerplatzen. Er denkt, ich weine vor Rührung. Du hast Unrecht, du erinnerst dich falsch. Ich schlage mit der Hand auf den Tisch, auf dem seine Notizen liegen, meine Notizen für seine Memoiren. Er schüttelt nur den Kopf. Ich schlage wieder auf den Tisch. Die Notizen machen einen Satz in die Luft, auch der Computer seines Assistenten, der aufsteht und sich entschuldigt, dass er auf die Toilette müsse. Ich habe Recht. Er schüttelt den Kopf. Ich habe Recht. Schlänglein. Behandle mich nicht so. Ohne mich wärst du nie geworden, was du bist. Das weiß ich doch, Schlänglein. Es war so, wie ich es sage. Ich gehe aus dem Raum und schlage die Tür hinter mir zu. Auf dem Bett liegend, im dunklen Schlafzimmer, höre ich seine Schritte auf den Stufen. Er kommt zu mir. Er will sich entschuldigen. Er braucht mich. Er weiß, dass ich mich besser erinnere. Er braucht mich. Dass sie jucken. Wie Ameisen auf der Kopfhaut. Ganz fein meine Haare, viel blonder als zuvor, fast durchsichtig, zu zart. Manchmal nachts, ganz spät nachts, gehe ich mit Kopftuch vor die Tür. Binde es ganz lose, dass der Wind darunter fahren kann. Annegret, ich bin es. Du sollst doch diesen Namen nicht nennen am Telefon. Ich bin nicht Hannelore. Er bleibt noch in Berlin bis zum Wochenende. Ich kann warten. Du weißt doch, ich habe gelernt von unserem Hund. Dasselbe wie jeden Tag. Aufstehen, dem Drang widerstehen, die Rollläden hochzuziehen, duschen, anziehen, schminken, dem Drang widerstehen, die Rollläden hochzuziehen, frühstücken, Korrespondenz erledigen für die Stiftung, dem Drang widerstehen, die Rollläden hochzuziehen, Telefonate für die Stiftung, Telefonate privat, vielleicht Besuch empfangen, eine Freundin, einer der Ärzte. Lächeln. Die Pflanzen gießen, die nach 3 Wochen in meiner Dunkelheit verwelkt und tot sind. Hoffen auf den Abend, verfluchen. Still sein, jeden Tag, die Nacht. Kommst du mich besuchen? Hast du mich noch lieb? Hast du mich noch lieb? Ja? Meldung Nummer 1. Die Staatsanwaltschaft in Bonn ermittelt seit heute offiziell gegen Altkanzler Helmut Kohl wegen des Verdachtes der Untreue. Standen aber auch die Ex-Minister Weigel, Bötsch, Schwarz-Schilling und der Ex-FDP-Vizekanzler Möllemann auf der Gehaltsliste von Leo Kirch. Wofür haben diese Politiker Millionenbeträge kassiert? Kohl beispielsweise in der Zeit von 1999 bis 2000. Vor dem Untersuchungsausschuss zu den CDU-Parteispenden war zum ersten Mal der frühere Bundeskanzler Kohl geladen. Am Nachmittag kam es zum Eklat. Er sitzt im Sessel im Wohnzimmer. Ich komme aus dem Bad, bleibe stehen im Türrahmen. Er bemerkt mich nicht. Der Fernseher läuft. Stumm. Auf dem Bildschirm kommt Walter Leisler-Kiep gerade aus dem Untersuchungsausschuss und geht an den Kameras und Mikrofonen vorbei und verschwindet. Der nächste Beitrag kommt. Die Lippen des Nachrichtensprechers bewegen sich. Sport, Fußball auf dem Bildschirm. Er nimmt die Fernbedienung und schaltet den Fernseher aus. Er murmelt etwas vor sich hin. Schweiß steht ihm auf der Stirn. Als er mich bemerkt, blickt er wie ein Junge, der bei etwas ertappt wurde. Du machst alles kaputt. Er steht auf, geht zum Fenster und will den Rollladen hochziehen. Lass zu, es ist noch Tag. Er weitet den Knoten seiner Krawatte. Wenn das Kuratorium wegen dir kaputt geht, verzeih ich dir das nie. Babalapap, sagt er. Das kleine Ruderboot, das an der Anlegestelle verteut ist, es kommt mir zu klein vor. Irgendeiner von den Journalisten hat es besorgt. Die Fotografen stehen am Ufer, die Kameras im Anschlag. Ich habe die Arme um die Söhne gelegt, die ungeduldig sind, die zurück wollen an ihr Spiel, zu ihrem Buch, in ihre Unsichtbarkeit, irgendwo. Ich steige in den wackligen Kahn und denke, der wird uns vier niemals übers Wasser tragen. Ich setze mich sofort, als die Söhne ins Boot steigen und Wasser über die Seitenwände auf die Planken spritzt, und blicke zu ihm auf. Er wirkt so enorm, so mächtig, so unbesiegbar. Ich lasse ihn einsteigen, wegen der Menschen am Ufer, seinen Mitarbeitern, den Journalisten und Fotografen. Das Klacken der Verschlüsse der Kameras wie Tiere, die zum Angriff ansetzen. Das vom Kiel unseres Bootes verdrängte Wasser schwappt wellig ans Ufer, als wären wir am Meer. Ich lächle und halte mich an den Kindern fest. Meine Füße in den Sandalen werden nass. Er dreht sich zum Ufer und ruft: Schiff, ahoi! Ich sitz es aus, sagt er zu mir. Ich sitz das alles aus. Er geht aus dem Zimmer, schließt hinter sich die Tür. Ich höre, wie der Rollladen nebenan hochgezogen, die Terrassentür geöffnet wird und er nach draußen tritt. Ich stelle ihn mir vor, wie er im Sonnenschein steht, erfüllt von der Gewissheit, alles richtig zu machen. Ich klopfe an die Tür und rufe seinen Namen, bekomme keine Antwort. Ich gehe einmal im Kreis und klopfe erneut. Wahrscheinlich ist er um den Swimmingpool herum, bis an das Ende des Grundstücks gegangen. Bestimmt hat er den Knoten seiner Krawatte gelöst und den obersten Knopf seines Hemdes geöffnet. Wo der Kragen in den schlaffen Hals schneidet, ist er rot und wund. Ich klopfe nicht mehr, lege das Ohr an die Tür und warte, bis ich seine Schritte höre, verhalten, als wolle er nicht bemerkt werden. Vorsichtig lässt er den Rollladen herab, nachdem er die Tür ins Schloss hat schnappen lassen. Ich weiß, er will mich nicht stören. Er denkt, ich ruhe mich aus, das weiß ich. Er schleicht sich nicht davon. Es ist kühl und dunkel und still und leise, überall. Kein Geräusch dringt von draußen ins Haus. Ich stehe auf und mache mich fertig für die Nacht. Alles ist gesagt, alles geschrieben, alles ist an seinem Platz. Bitte nicht stören. Möchte länger schlafen. Bitte. Hast du mich noch lieb? Hannelore. Oder so ein abgelichtetes Leben will verkraftet sein. Hörmonolog von Patrick Findeis. In der Rolle der Hannelore Dagmar Manzel. Komposition Alvar Noto. Ton und Technik Johanna Fegert und John Kohl. Regie Kai Green. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2014. Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann.